fühle ich mich so verrucht. Alles andere ist in meinem Kopf dann so weit weg. Ich hab keine Ruhe mehr. Ich streichel mich zwischen den Beinen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Ja, es ist schon spät und ich fühle mich unauffällig verführt. Ich hab mich versucht. Du sollst lauter singen. Ja, ich hab dich gern. Du sollst lauter singen. Weil du so helle und freundlich wirkst. Ich habe Blumen mit. Ich weiß, dass du sie nicht magst. Du hast dich wahrscheinlich noch niemals gefreut. Wenn sie dir nicht gefallen, störe dich nicht weiter dran. Sie werden ganz bestimmt von Fatih weggeräumt. Sag mal, bist du krank? Die Frage stellst du mir jedes Mal. Ich bin okay, will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär. So als hätten wir mehr als 30 Minuten Zeit. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deine Stimme imitieren. So kann ich nicht singen. Und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst. Bis der Podcast erscheint. Bis der Podcast erscheint. Ich soll dich grüßen von den anderen. In meinem Kopf denken wir alle noch ganz oft an dich. Und dein Notebook, es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du doch sehr oft failst. Und es kommt immer noch Horst. Er ist fett interessiert an dich. Obwohl doch jeder weiß, dass du ungezogen bist. Und so red ich mit dir wie immer. Und ich verspreche dir, wir haben morgen wieder jede Menge Zeit. Dann werden wir uns wieder hören. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Podcasts auch an diesem Tag erscheinen. Dass die Podcast erscheint. Jule, bis morgen. Danke. Tschüss. Der hat doch einen Knall. Minimal. Naja, ein bisschen. Tschüss. Tschüss.